Mein Mann hat sie mir geschenkt. Er ist ein widerliches Scheusal geworden. Hier, es ist nicht viel, aber du kannst noch Wasser darin transportieren.